Dialog 2. Papa, du wolltest mir doch helfen, mein Fahrrad zu reparieren. Mhm. Papa, können wir das jetzt machen? Bitte, Max kommt nachher und holt mich zum Fahrradfahren ab. Ja, gleich. Du siehst doch, dass ich Zeitung lese. Papa, bitte, du kannst doch nachher weiterlesen. Max kommt doch gleich und es dauert ja nicht lange. Ach, Nervensäge. Was ist denn überhaupt kaputt an deinem Fahrrad? Das Rücklicht funktioniert nicht richtig, der Lenker steht schief und ich kann die Schraube nicht loslassen.